Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, soll ich oder soll ich nicht? Vielleicht die Frau verlassen, den Pudel blondieren oder an einer Gruppensexparty teilnehmen, was auch immer. Jeder von uns steht ja schon mal vor der Frage oder ganz oft vor der Frage, soll ich das nun machen oder soll ich es nicht machen? Also, ich möchte mit all den Leuten reden heute Abend, die ganz aktuell, akut vor dieser oder vor einer solchen Frage stehen. Soll ich oder soll ich nicht? Wer gerne mit mir reden möchte, die Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Bernhard, 31. Hallo Jürgen. Ja. Ja, Wahnsinn. Auf Anhieb geklappt. Sag bloß. Ja. Also, ich fange gleich an. Also, ja. Erstmal danke ich dir und beglückwünsche dich zu der einzigen Show, aus der man eigentlich was fürs Leben mitnehmen kann. Vielen Dank. Abgesehen davon, Andreas Türk war halt auch nicht schlecht. Ja. War halt der. Um also, was ging es denn da? Selbstbefriedigung. Selbstbefriedigung, ja, ja. Das ist auch ein sehr schönes Thema. Ja. Soll ich oder soll ich nicht? Ja, ich mache mal kurz die Vorgeschichte, damit man den Zusammenhang kennt. Also, ja. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, also ich bin ein stock-hetero-katholisches Landei. So klingst du auch. Ja. Habe ich mir sofort gedacht. Und gut verschnupft. Und gut verschnupft, ja. Ja, und die Geschichte fing eigentlich mit einem Hautproblem. Ja. Ich habe ziemlich trockene Haut. Und irgendwo, die schuppt und alles, und irgendwann habe ich die Schnauze voll gehabt und habe mir, also dass ich mir die Bodylotion in die Haare schmiere, dann habe ich mir kurz entschlossen, ich rasiere mir die Haare ab, von Beine, Brust, Arme, haben wir gestern gehabt, ja. Genau, ja. Ganz aktuell. Also du hast dir die Haare überall abrasiert? Nein, also nein. Nicht im Genitalbereich, nicht unter den Achseln, weil es war einfach ein Pflegeaspekt. Ja. Eben aus Grunde so. Ja. Ich habe satt gehabt. Das Bett war voller Haare, das Bett war voller Schuppen, egal. Mhm. Es war dann weg. Und dann gucke ich so in den Spiegel. Ja, und dann sehe ich im Endeffekt, wenn ich ein Mädchen wäre, wäre ich wirklich ein schönes Mädchen. Und das schade, dass du kein Bildtelefon hast, ja, Mensch. Echt, du, müsstest, du müsstest jetzt nackt vor dem du Bildtelefon stehen. Du musst dir das jetzt vorstellen, da stehen jetzt so ein spindeldürrer 1,73 Meter Typ, ja, mit 58 Kilo. Ja. Davon 1,10 Meter gute, also bis zum Hüftknochen Beine. Ja. Ja, und guck mal das an, sag mal, also wenn du ein Mädchen wärst, wärst du richtig geil. Ja. Naja, und hab mich dann seit dem Tag, war da irgendwie, das, hab mich gern gepflegt und bin ein bisschen Solarium und es sehe gut, hat sich gut entwickelt so, war zufrieden, hab mich dann mit Bekannten darüber unterhalten, weil ich eben nicht als, naja, sagen wir mal, Schwuchtel oder sonst was gelten wollte. Und hab dann halt mit den Mädels auch und so, und da hab man halt so rumgeflaxt und dann habe ich noch gesagt, ach, Karneval gehe ich als Tussi oder als Transier, das irgendwas. War eigentlich bis dahin Spaß. Und irgendwie dann, Karneval kam näher und dann ist die Idee doch gereift und dann habe ich mich kurzfristig entschlossen, komm, das bringst du jetzt. Als Mädel. Als Mädel. Mhm. Und dann kam irgendwann diese Frage, soll ich oder soll ich nicht? Ja, nee, das war dann schon eine Überwindung, weil ich bin dann mal losgezogen, musste ja dann, bin da schon sehr perfektionistisch, denn da muss es richtig sein. Also ich verstehe richtig, das war die Fragestellung für dich. Soll ich mich als Mädchen verkleiden oder nicht? Oder kommt jetzt noch eine Steigerung? Die Steigerung ist. Ah, die kommt noch. Ich bin dann losgezogen, erstmal habe ich mir überwunden, Fummel besorgen, ja. Natürlich richtig. Rote Lackpumps, 12 cm, muss dann alles schon richtig passen. Schicker Mini-Rock. Volles, ja. Programm, alles wunderbar mit Schlitz und so, ja. Ganz heiß. Und du hast auch den entsprechenden Gang drauf? Ich habe geübt und es war ja so kurios, du hattest an dem Freitag, wo ich geübt habe, ich laufe mit meinen roten Schuhen durch die Gegend, ruft bei dir der Typ an, der eine Erektion kriegt, wenn er Frauenschuhe anzieht. Kannst du dich erinnern? Siehst du, es passt alles perfekt zusammen. Wahnsinn, ich bin schier zusammengebrochen, wie ich das gehört habe. Ich habe mir gedacht, Junge, wenn du mich jetzt sehen könntest mit meinen roten Lackschuhen. Wir hätten alle unseren Spaß gehabt. Jetzt erzähl uns bitte den Höhepunkt. Ja, ich bin dann losgezogen, eben Weiberfastnacht. Zum ersten Mal bekannt, ich habe mich geschminkt und es war ein grandioser Spaß. Es war so genial und man erlebt ja da Dinge, das glaubst du nicht. Und jetzt ist die Fasnacht rum und jetzt sage ich mir, das war so genial, ich will nicht noch ein Jahr warten, um das nochmal zu erleben. Aha. So. Und kürzlich ruft auch noch dieser 60-jährige Travestiekünstler aus dem Nürnberger Land an. Ich habe den Mann beneidet, wie er da so erzählt. Und ich gäbe ja was drum, mich mit dem mal zu unterhalten, weil der ist aus meiner Gegend. Den Kontakt hätte ich ja gern. Könnten wir vielleicht mal. So, jetzt erzähl mir bitte, formuliere den Satz mal faktisch. Ja, und soll jetzt, ich oder soll jetzt ich? Jetzt stehe ich vor der Entscheidung, soll ich im ganz normalen Leben, kann ich das bringen, nochmal als Mädel rauszugehen, perfekt getarnt, ohne meinen Ruf zu ruinieren. Und das ist dann alles, der Typ ist daneben. Weil für mich ist das einfach, mich fasziniert die Show, diese Schminken. Ja, also du lebst, um das nochmal klarzustellen, du lebst auf dem Land. So richtig krass auf dem Land. Lebst du in einer Beziehung? Nee. Du lebst allein in einer Wohnung? Ja. Ja. Kann man so sagen. Und du hättest schon Spaß daran, dich nochmal so richtig sehr weiblich zu stylen. Ja, klar. Und was würdest du dann gerne tun? Würdest du gerne bei euch über die Äcker laufen? Oder? Nee, dann schon ab da, wo das Leben tobt. Da, wo das Leben tobt. Ich habe eine Cousine, die ist in der großen Stadt, die hat auch schon gesagt, sie bringt es, sie geht mit mir auch mal raus. Also, ich finde, du sollst. Also ich habe überhaupt keine Bedenken. Du solltest dich perfekt stylen. Dann ruf deine wunderbare nette Cousine an, die ein Cabrio hat. Nein, das habe ich. Das hast du dann noch besser. Und dann fahrt ihr, das geht ja im Moment nicht mit dem offenen Cabrio, fahrt ihr in die nächste größere Metropole und macht mal so eine richtig scharfe, geile Nacht. Naja, ja, klar. Ich habe keine Ahnung, ob da irgendwo eine richtige Szene existiert, wo man, wenn man geoutet wird, dann doch nicht negativ dasteht. Nein, ich würde da gar nicht so ängstlich rangehen. Ja. Ja, du hast ich Spaß schon ziemlich enthemmt und es war genial. Und ich war ja fasziniert, dass die Mädels so drauf ansprechen. Die Mädels sind voll auf meine Beine, ich habe gute Gespräche geführt, die waren alle schockiert. Haben das dich hat ja der Typ von damals ja auch erzählt. Ja. Haben dich denn auch Männer angemacht und angesprochen? Komisch, gar nicht. Null. Na, das stimmt aber mit den Beinen doch irgendwas nicht, glaube ich. Ich weiß auch nicht. Es, wirklich langjährige, gute Bekannte haben mich nicht erkannt. Ja. Und Bernhard, die Männer haben sich aber nicht getraut, weil ich war die Schönste. Ich finde, du sollst. Und wenn du dich richtig schön hergerichtet hast, bitte die Cousine doch, dass sie ein Foto macht. Und dieses Foto möchte ich gerne sehen. Und das die ersten existieren schon irgendwo. Ich bin sehr viel fotografiert. Umso besser. Dann wenn ich mal was organisieren kann in der Richtung, kann ich ja was vorbeischicken. Genau, bitte. Schick uns ein sehr schönes Foto von dir. Ja. Und wir sollten vielleicht auch irgendwann nochmal reden, wenn du es dann gemacht hast, wie es denn war mit der Cousine, du als Mädel in der Großstadt. Oh ja, ja? Mal gucken. Rufst du mich nochmal an. Du bist der stock-heterosexuelle Bernhard von der Provinz, aus der Provinz, da weiß ich schon Bescheid. Ja. Also du sollst, klar Sache? Also gut, dann werde ich da mal dran arbeiten. Viel Glück. Ein bisschen perfektionieren. Okay, tschüss. Los. Danke, tschüss. Tschüss. Soll ich oder soll ich nicht? So heißt unser Thema heute Nacht. Und jeden von uns beschäftigt ja diese Frage. Manchmal täglich sogar oder manchmal auch nicht so ganz oft. Bezogen auf banale oder lustige Sachen, bezogen aber auch auf sehr ernste Dinge. Soll ich mich jetzt in diese Richtung entscheiden? Soll ich mich für diesen Menschen entscheiden? Soll ich dieses tun, jenes tun? Also, das ist unser Thema. Soll ich oder soll ich nicht? Telefonnummer 0180-5678. Entschuldigung, 5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Herzlich willkommen bei Domian. Jasmin, 23. Ja, hallo. Hallo Jasmin. Ja, hallo. Um was geht's denn bei dir? Und zwar, es geht um meine Nase. Deine Nase? Ja, meine Nase. Und zwar, ich wurde, also als ich klein war, so 6 bis 7 Jahre alt, weiß ich nicht genau wann, also vom Etagenbett bin ich da runtergefallen und mit der Nase gegen die Heizung. Oh, du Arme. Ja. Wie viele Meter bist du gestürzt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben meine Eltern mich auch damals nicht ins Krankenhaus gefahren oder gar nichts gemacht, weil ich hatte nur Nasenbluten, so wie meine Mutter das beschrieben hat. Und aber der Knochen ist gebrochen damals und ist dann wieder zusammengewachsen. Irgendwie so von alleine? Ja, von alleine, aber so irgendwie schief wahrscheinlich. Ja. Jetzt habe ich halt das Problem. Also meine Nase sieht nicht mehr so aus wie früher. Oder wie sie aussehen sollte, wie du sie gerne hättest. Genau. Beschreib doch mal diese Krümmung oder ist da ein Knubbel drauf, ein Hubbel oder wie sieht's aus? Das ist so breit, ziemlich breit. Also es war früher, wie die das beschreiben, halt wie so, also es war ziemlich dünn und jetzt ist es oben ziemlich breit. Also weiter hier oben an der Wurzel da. Genau, an der Wurzel. Es ist breit und jetzt habe ich das Problem, ob ich mich operieren lassen soll oder nicht. Und also meine Freunde und mein Mann, die sind total dagegen, weil die mich so akzeptieren, wie ich bin. Halt, die sagen, das steht dir. Das steht mir überhaupt nicht, denke ich. Es passt einfach nicht zu meinem Gesicht. Also ich war auch mal bei meinem Psychiater, weil also ich denke schon, dass das mich auch psychisch, also dass es auch psychisch bedingt ist. Also manchmal habe ich das Gefühl, also es gibt Tage, wo ich dann nur daran denke, und es gibt auch Tage, wo es mir dann egal ist. Also aber wenn du so die letzten Jahre Revue passieren lässt, würdest du schon sagen, dass du so 80% der Zeit, ist dir das präsent, dieses Problem, das Nasenproblem? Denke ich schon. Denkst du schon? Ich muss auch noch dazu sagen, also ein bisschen, also als ich geheiratet habe vor 2 Jahren, ich bin auch stolz auf meinen Mann, also ich liebe ihn über alles und er sieht auch ziemlich hübsch aus. Also muss ich noch dazu sagen, nur ich habe dann immer so, als hätte ich so ein bisschen komplex, also was heißt komplex, es hat so angefangen so langsam. Obwohl er sagt, dass er dich so schön findet. Natürlich, und dich so akzeptiert. Er findet mich auch so schön, ich weiß das auch. Gibt es denn jemanden in deinem Umfeld, der sagt, Jasmin, ja, überleg mal, eine Operation durchführen zu lassen? Nee, gar nicht. Gar niemand? Gar keine. Also sind auch alle dagegen. Ich weiß auch nicht warum, also die sagen halt, wir akzeptieren dich so, hör auf mit der Nase und du bist hübsch genug und die Nase, die fällt noch nicht mal auf, weil die Schönheit kommt von innen, sagen die dann. Ja, das können die natürlich, das können die natürlich wunderbar sagen, ne? Die selbst ja, keine krumme Nase haben. Genau, ja, finde ich auch. Ja, ja. Also ich habe da so meine klaren Vorstellungen bei diesem Problem mit der Nase. Heller von Sinn, bitte jetzt mal nicht hinhören, da sie da ganz andere Auffassung ist. Was die anderen Leute sagen, ist völlig gleichgültig, finde ich. Die können 10-mal sagen, ich akzeptiere dich so. Entscheidend ist dein Gefühl. Wenn du dich seit Jahren damit herumschlägst und dich nicht schön findest und dich ärgerst über diese Nase, finde ich, da sollte man das sehr ernst nehmen. Und ich finde, du solltest mal mit einem sehr seriösen Arzt über dieses Problem sprechen. Der sollte dir auch mal erklären, was man da korrigieren kann. Vielleicht ist das ja gar nicht so ein großer operativer Eingriff. Und vielleicht hast du dann die Chance, dass du dieses Problem definitiv vom Tisch hast. Du hast natürlich nicht alle anderen Probleme deines Lebens vom Tisch. Nur die Nase ist dann schön. Ja, das musst du dir im Klaren sein. Aber auch den Risiken, die mit einer Operation verbunden sind, ne, mit den üblichen Risiken. Also ich würde dir da vielleicht sogar eher zuraten, ich finde das nicht abwegig. Also ich will dir sagen, wenn ich du wäre, und ich hatte seit Jahren das Problem, ich hatte so eine knubbelige Nase, mir gefällt sie nicht. Und dann könnte meine Freundin mir 10-mal sagen, du bist toll und die Schulter muss von innen kommen und also ein Quark. Ich würde zum Arzt gehen und mich beraten lassen. Muss ich dir sagen. Also ich muss auch noch dazu sagen, die einzigste Person, die gesagt hat, die Nase passt wirklich nicht zu mir, das war auch der Psychiater damals, als ich da war. Der sogar? Der meinte, also hübsches Gesicht, aber die Nase, nee. Also der hat das auch ganz klar, klipp und klar gesagt und ich fand das auch super, dass er das gesagt hat, ne? Weil also er hat richtig gemeint und ich war auch dann ein bisschen traurig über die Leute, die ich halt, ne, meine Bekannten, meine Freunde sind, und so, die das sehen und mir das nicht sagen. Ja. Vielleicht, wenn ich das machen würde, dann wäre ich halt ein bisschen mutiger. Und kann ich verstehen, kann ich verstehen. Und mein Mann, das Problem ist eigentlich mein Mann, nicht die Freunde oder so, weil... Ich finde, dein Mann muss auch respektieren, wenn du immer an dir und an deiner Nase leidest. Das muss man als Partner einfach auch dann hinnehmen und auch wirklich akzeptieren. Ne? Also zu dem Bernhard habe ich gerade ganz klar gesagt, er soll eindeutig sich da in die Frauenklamotten werfen. Bei dir kann ich das natürlich nicht so eindeutig sagen. Aber ich würde sagen, in die Richtung ja. Auf jeden Fall geh zu einem Arzt, lass dich richtig gut beraten. Und dann fällt die Entscheidung, die du für dich und dein Leben für richtig hältst. Und nicht, was die anderen sagen. Ja, denke ich auch. Auf dass du vielleicht bald eine wunderschöne Nase hast, so wie du sie gerne haben möchtest. Ja. Jasmin, alles, alles Gute, viel Glück. Ja, danke. Tschüss. Wünsche ich dir auch. Tschüss. Herzlich willkommen, 24 Jahre alt, Florian. Ja, guten Morgen, Jürgen. Guten Hallo. Morgen, Florian. Schöne Grüße aus Gummersbach. Nein! Doch. Früher, das heißt, als ich in Gummersbach noch lebte, wollte ich auch immer Florian heißen. Ja, das war jetzt, damals ein ganz seltener Name. Ja, ganz seltener Name. Jetzt sagst du, schöne Grüße aus Gummersbach. Ja. Das ist ja schon wieder Voodoo. Ich habe das im Internet gelesen, dass du aus Gummersbach stammst. Wo wohnst du denn in Gummersbach? In welchem Stadtteil? Strombach. In Strombach, ja, das ist in der Nähe von Steinbrück, ne? Ja, wo wohntest du denn? Auf dem Steinberg. Auf dem Steinberg. Ich bin auf die Steinberg-Schule gegangen. Also. Aber ich glaube, wir langweilen das Publikum jetzt, wenn wir über Gummersbach uns unterhalten. Florian. Soll ich mit meiner Freundin ein Kind zeugen oder nicht? Das ist mein Thema. Wir haben einen Altersunterschied von 18 Jahren. Ich bin 24, sie ist 42. Das heißt, ja, bis wann kann eine Frau ein Kind bekommen? 45, da wird es schon knapp. Und ich stecke mitten im Studium, bin 24. Ich stelle mir das eigentlich ganz toll vor, ein Kind zu bekommen, aber noch nicht jetzt. Sie möchte aber gerne. Also für mein Leben möchte ich das auch gerne. Ja, sie möchte es aber jetzt. Sie ist auch unentschieden, so der Gedanke dann... Wobei sie natürlich unter enormem Zeitdruck steht, ne? Also mit 42 ist ja eine höchste Eisenbahn. Ja, so kann man es sagen. Ja, ist es schon. Also man kann es nicht auf die lange Bank schieben. So innerhalb eines Jahres müsste man sich darüber klar werden. Und in einem Jahr werde ich immer noch studieren. Das finde ich ein ungeheuer großes Problem, wenn man einen zu großen Altersunterschied in der Liebe hat. Und in diesen Altersphasen, du Anfang 20 und dann deine Partnerin schon Anfang 40, weil ihr in ganz anderen Lebensabschnitten euch befindet. Ne? Du willst natürlich, du hast es gerade auch gesagt, irgendwann auch mal ein Kind haben, aber das könnte bei dir gut und gar noch 10 Jahre dauern. Ja, also, aber andererseits eben die Vorstellung mit der Freundin, also wir verstehen uns unheimlich gut, wir lieben uns ganz innig, in 20 Jahren dann kein Kind zu haben, weil man damals nicht den Schwung hatte, diese Entscheidung zu treffen. Wie lange seid ihr zusammen? Wir kennen uns seit 10 Jahren und sind seit 4 Jahren zusammen. Seit 10 Jahren? Wir kennen uns seit 10 und sind seit 4 zusammen. Da warst du zarte 14. Ja. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? War sie deine Lehrerin oder was? Nein, das war über die Musik, über einen Chor. Aha. Und sie war die Chorleiterin und ich habe damit gesungen. Ach so. Das ist ja lustig. Und du hast, wie nennen wir, wenn du das bei Knaben, Sopran oder wie, gesungen? Was? Nein, ganz normal. Tenor. Tenor, klar. Sopran, ich bin doch keine Frau. Nein, wie nennt man das bei Jungs, die noch nicht in der Pubertät sind? Da gibt es einen Namen, wenn die so hoch singen. Das musst du als Chormensch wissen. Ich studiere sogar Musik und ich kann es dir trotzdem nicht sagen. Da gibt es noch einen Begriff für. Helft mir. Ich bin kein Sängerknabe, keine Ahnung. Egal, jedenfalls habt ihr euch so kennengelernt, da warst du ganz jung. Schwierig. Verdammt schwierig, verdammt schwierig. Was würde denn das für dein Leben bedeuten, wenn jetzt ein Kind käme? Was würde sich bei dir ändern? Was würde sich ändern? Also wir wohnen noch nicht zusammen. Das würde ich dann schon gerne wollen, obwohl es für das Studium natürlich nicht gerade so toll wäre. Da ist es bestimmt besser, vor Ort zu bleiben. Du studierst in... wo? Siegen. In Siegen, Was ist schlimmer als verlieren? Siegen. wie wäre das denn so finanziell? Finanziell wäre es durchaus möglich. Wäre es möglich, Also die wirtschaftliche Seite wäre da wirklich nicht der Grund, der da ausschlaggebend wäre. Was würde, wo würde denn das Kind dich behindern? In welcher Entwicklung, in welcher Entwicklung eigentlich? Ich hätte Sorge vor der Vorstellung, ich würde gerne die Beziehung noch mehr prüfen. Also, dass man sich in der Gegenwart unheimlich lieb hat und so, das ist ja schön und gut. Nur ich habe anhand der eigenen Familie auch kennengelernt, wie Beziehungen scheitern können, wie Ehen scheitern können. Und die Vorstellung, sie war vorher noch verheiratet. Und die Vorstellung, sie nachher ja sitzen zu lassen mit einem Kind, wo sie schon ihre erste Familie aufgegeben hat, also dann werde ich sie aber doch auf der ganzen Bahn richtig machen. Hat sie denn schon ein Kind? Ja, sie hat 2 Kinder. Sie hat schon 2 Kinder? Ja. Und warum will sie jetzt unbedingt noch ein drittes haben? Weil es von mir wäre. Weil es von dir wäre. Naja, ich meine, das ist ja noch jetzt wieder eine neue Sichtweise. Ich dachte, hat am Anfang gedacht, dass sie noch kein Kind hat. Ja, gut. Und ich habe diese beiden Kinder auch sehr gerne. Letztendlich fühlst du dich auch noch nicht... Kann es sein, dass du dich selbst auch noch nicht reif genug dafür fühlst? Doch, ich könnte es mir vorstellen. Also es liegt mehr an der Beziehung. Du sagtest, du würdest die Beziehung noch mehr prüfen wollen. Ja, zum Beispiel wäre ein wichtiger Aspekt, zusammenzuziehen. Erstmal auch eine Weile zusammen gewohnt zu haben. Ja. Genau. Finde ich alles sehr nachvollziehbar. Florian, finde ich alles nachvollziehbar. Ja, dann sag mir eine Lösung. Ja, ich würde jetzt wirklich ganz von der Intuition her sagen, nein. Nein, diese Bedenken, die du hast, finde ich, die sind sehr ernst zu nehmen. Die möchte ich nicht vom Tisch wischen. Aber meinst du nicht, dass in späteren Jahren der Kinderwunsch dann so groß werden könnte, dass dann die Beziehung wiederum darunter leidet, dass man es nicht getan hat? Vielleicht. Das ist natürlich jetzt ein Abwägen. Ne? Du musst jetzt, du hast hier ein Vielleicht und du hast auf der anderen Seite auch ein Vielleicht. Das könnte sein, dass. Also wenn ich jetzt abwägen sollte, nachdem wie du das geschildert hast, würde ich eher sagen, nee, würde ich die Finger von lassen, wenn ich du wäre. Wobei es schwierig ist, ne? Schwierig ist, in 5 Minuten jetzt da sowas zu sagen. Also bitte nimm das jetzt auch, sehe es in Relation der 5 Minuten, ne? Also, ja, ich packe das jetzt nicht in die Tasche und stelle es an. Ne? Nein. Aber wie äußert sie sich denn? Ist es denn für sie wirklich was ganz elementar Wichtiges oder nimmt sie deine Bedenken auch ernst und wägt es ab? Und ja sicher, wir wägen beide ab und gerade weil es so in der Schwebephase ist, war das auch ein Anlass für mich, bei diesem Thema was heute Abend anzurufen. Aber würdest du sagen, dass sie schon eher so die treibende Kraft ist? Wahrscheinlich auch aufgrund des Zeitdrucks. Das ist schwer zu sagen, wer da eher die treibende Kraft ist. Also wenn ich mich da festlegen müsste, würde ich sagen eher ich. Eher du? Ja. Ja, ich meine, sie hat 2 Kinder, möchte natürlich gerne noch eins von mir, aber mit diesen 2, die sie hat, könnte sie auch leben. Also. Du planst aber schon mit dieser Frau, du siehst es als eine so große und innige Liebe, dass du dir vorstellen kannst, mit der Frau sehr alt zu werden und so viele Jahre zu verbringen. Ja, das muss ich auf volle Linie bejahen. Ich wollte nämlich gerade ganz flapsig sagen, du wirst schon noch genug Gelegenheiten haben, dich zu vermehren. Das kann ich natürlich. Weißt du, das sagt sie auch. Sagt sie auch. Das sagt sie auch. Aber ich versuche immer in die andere Richtung zu ziehen. Nein, ganz bestimmt nicht. Ja. Aha, also dann ist sie schon doch auch eher da differenziert, ne? Und wie sieht das mit sie hat auch im Freundeskreisen kennengelernt, wie halt Ehen kaputt gehen können. Ihre eigene Ehe ist ja gescheitert. Und sie sagt dann, man kann nie eine Garantie für die Zukunft haben. Florian, ich sag's nochmal, eher nicht. Ich würde es so für mich, wenn ich das so mir anhöre, sagen, eher nicht. Dann werde ich das mal bedenken. Mal überdenken, genau. Ja? Ich wollte schon beherzigen sagen, aber ich überdenke es. Nein, bedenken, das reicht aus. Das langt wirklich. Gut. Grüße nach Gummersbach. Liegt Schnee bei euch noch? Es liegt Schnee, ja. Es hat ziemlich heftig geschneit und der ist noch nicht weggetaut. Ja, na das ist doch schön. Florian, mach's gut. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss. Sandra, 27 Jahre alt. Hi. Hallo. Ja, wie geht's dir? Wieder besser, vielen Dank. Und dir? Oh, geht so einigermaßen, wie immer. Stehst du denn vor einer besonderen Entscheidung? Soll ich oder soll ich nicht? Ja, ich habe ein Angebot bekommen von 2... Sandra, gib bitte ganz nah an den Telefonhörer. Ich habe ein Angebot bekommen von 2 sehr netten jungen Männern, mit ihnen ins Bett zu gehen. Ja, jetzt ist das Problem, ich bin verheiratet und habe 2 Kinder. Also ich wollte das schon immer mal gerne machen, mit 2 Männern. Wie hast du denn diese Männer kennengelernt? Wer sind diese Männer? In der Disco. Die kenne ich jetzt seit ungefähr einem halben Jahr. Ja. Und ich gehe so alle 2-3 Wochen in der Disco. Alleine? Mit einer Freundin. Mit einer Freundin. Und von daher kenne ich sie auch. Und ihr unterhaltet euch in der Disco auch zu dritt? Ja. Und zu viert. Und die Idee, also es geht jetzt um Gruppensex, oder wie? Ja, oder also die beiden möchten gerne mit mir ins Bett. Die beiden möchten mit dir ins Bett. Und ich würde eigentlich auch gerne. Bloß, jetzt bin ich verheiratet. Ja. Und ich bin überlegen, ob ich oder ob ich nicht soll. Ich habe auch 2 Kinder. Wie ist denn die Ehe? Nicht so berauschend. Nicht berauschend? Nein. Warum nicht? Mein Mann ist viel weg. Der geht noch seinem Hobby nach. Was macht er? Er ist bei Feuerwehr. Sandra, sprichst du ein bisschen lauter? Wir haben hier etwas technische Probleme. Ja, okay. Er ist noch bei Feuerwehr. Ja. Und er macht auch viele am Computer noch für die Arbeit. So. Wie oft ist er denn so in der Woche nicht zu Hause oder im Monat? Wie viele Tage? Also es kommt schon vor, dass er 5-6 Tage die Woche nach der Arbeit dann noch weg ist. Aber er schläft dann schon zu Hause? Naja, ja, schon. Obwohl, ich habe da auch schon angerufen und gefragt, ob ich ihm sein Bettzeug bringen soll. Das wusste ich ja nicht. Liebst du deinen Mann? Ja, doch noch. Aber es ist nicht die große Liebe. Wie lange seid ihr verheiratet? Verheiratet sind wir jetzt seit 4 Jahren. Und zusammen sind wir seit, oh Gott, 11,5 Jahre ungefähr. Eieiei, da warst du 16. Ja. Und hast, bist in der ganzen Zeit deinem Mann immer treu gewesen? Ja. Und hast vorher auch keine anderen Männererfahrungen gesammelt? Nein. Dein Mann ist dein erster Geschlechtspartner? Ja, der erste und einzige bis jetzt. Da kann ich die Neugier schon verstehen, die dich da umtreibt. Schlaft ihr denn auch noch miteinander? Ja, aber es macht irgendwie keinen Spaß. Wie oft schlaft ihr miteinander? So selten wie möglich. So selten wie möglich? Ja. Heißt das, dass du das hinauszögerst? Ja, da, ich habe keine Lust. Du hast keinen Bock. Hat dann diese Ehe überhaupt keine eine Perspektive noch? Wir haben noch 2 Kinder. Ja, ja, trotzdem. Sagen wir es mal so, wenn die Kinder nicht wären, dann wäre ich schon weg. Ist denn auch viel Spannung so in der Ehe? Ja. Das ja. Wir kriegen uns auch wegen Kleinigkeiten so in den Körper, dass hier die Fetzen fliegen. Glaubst du, dass dein Mann dir treu ist? Ja. Ja. Was macht dich so sicher? Ich kenne ihn. Du kennst ihn, da sagt er vielleicht auch. Er ist auch zu bequem in der Hinsicht. Er geht auch gar nicht raus. Wenn er irgendwo hin muss, jetzt von der Feuerwehr, so eine Veranstaltung oder so, das passt ihm auch schon nicht. Und er ist ein Muffel. Ein Muffel? Ja. Ah, Sandra, das klingt aber alles nicht gut, Mensch. Das klingt eigentlich so, als müsstest du über kurz oder lang dich von deinem Mann trennen. Vielleicht sogar wegen der Kinder. Jo. Damit die Kinder nicht mit... Wie alt sind die Kinder? 3. Die Kleine ist 3 und die Große 7. Weil die Kinder kriegen das natürlich auch mit, dass zwischen euch das nicht so rosig ist. Ne? Ja, stimmt. Und ich glaube, dass es dann immer die bessere Lösung ist, klare Verhältnisse zu schaffen und harmonisch mit einem Teil der Eltern aufzuwachsen und den anderen zu besuchen, den anderen Teil von Seiten der Kinder, als in so einer gespannten familiären Situation. Ja, das stimmt. Bloß, er war mir auch eine Zeit lang sehr hilfreich. Was heißt hilfreich, das ist jetzt blöd ausgedrückt, aber ich war ziemlich krank. Ich war über 3,5 Monate im Krankenhaus und er hat mich also regelmäßig besucht, öfters wie meine Eltern. Also du möchtest nicht undankbar sein, meinst du? Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich schulde ihm was. Ja, aber ich glaube, dass man das nicht so gut machen kann. Du sollst dich ja auch nicht radikal von deinem Mann trennen. Es ist ja gerade dann auch wichtig, wegen der Kinder, dass man eine solide freundschaftliche Basis beibehält. Ne, dass man gut miteinander verkehrt und auch nach wie vor füreinander da ist. Dass aber so dieser Käfig der Ehe, wenn er denn nicht funktioniert, dass der zumindest durchbrochen ist. Jetzt reden wir ganz ausführlich über deine Beziehung und dir ging es darum, ob du mit den beiden Jungs mal ins Bett gehen sollst. Ja, Mann. Ja, aber es hängt ja alles miteinander zusammen. Ja, das stimmt. Normalerweise würde ich jetzt sagen, wenn du in einer intakten Beziehung wärst, würde ich sagen, natürlich nicht, weil es wirklich ein großer Akt der Untreue wäre. So wie du mir jetzt deine Verhältnisse beschrieben hast, würde ich fast sagen, Sandra, ja, mach's mal. Mach mal die Erfahrung. Mensch, du bist 27 Jahre alt, hast mit einem Mann erst geschlafen. Also an Angeboten hat es mir nicht gefehlt. Ja. Also von daher, ja. Also ich brauche mich auch nicht verstecken oder so. Es kann ja sein, wenn du dieses jetzt machst, dass das für dich noch wieder mehr in die Gänge setzt, eben auch, dass du auch mehr entscheidest für dein Leben. Dass du vielleicht auch dann dir klarer darüber wirst, dass das so nicht weitergeht. Mhm. Wenn du schon so einen Schritt überlegst, und du scheinst ja doch sehr mit den Gedanken da schon zugange gewesen zu sein, ne? Ja. Ja. Also mit dem Gedanken, fremd zu gehen, habe ich schon lange gespielt. Von daher. Dann mach's mal. Ach, ich sag's einfach so, mach es mal. Aber sieh auch zu, dass du da Ordnung in dein Leben kriegst und was die Ehe betrifft. Ich habe einmal versucht, fremd zu gehen. Also das war das reinste Chaos. Ich bin froh, dass es nicht dazu kam. Also was ich ganz schlimm fand... Ich habe dann also schlimme Schuldgefühle, muss ich dann sagen. Also was ich wirklich schlimm fände, wäre, wenn du jetzt parallel da so ein Doppelleben anfangen zu führen würdest. Das fände ich nicht in Ordnung. Also wenn, dann muss das eine mit dem anderen irgendwie einhergehen. Wie kommt es denn überhaupt dazu, dass die beiden Männer zusammen mit ihr ins Bett gehen wollen? Die die beiden sind bisexuell. Mhm. Und ja, ich habe es denen angetan. Mhm. Und ich muss sagen, die haben es mir auch angetan. Mhm. Die sehen beide auch, ja doch, ziemlich gut aus. Die sind auch beide sehr nett. Und ja. Und du meinst, es wäre eine spannende Erfahrung für dich? Ja, warum nicht? Warum nicht? Sandra, ich habe dir meine Meinung... Auch mal was Neues. Ja, genau. Ich habe dir meine Meinung gesagt. Ja. In jeglichem wünsche ich dir alles Gute. Ja, gut, dann, Domian. Tschüss, Sandra. Okay, schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. 1.30 Uhr und 50 Sekunden und jetzt machen wir ein Päuschen. Uhr 32 und 7 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und unser Thema heute Nacht heißt, soll ich oder soll ich nicht? Wer von euch steht vor einer bestimmten Frage und plagt sich? Soll ich das nun so tun oder machen oder denken oder entscheiden oder soll ich es nicht? Wenn ihr mit mir darüber sprechen wollt, das ist die Telefonnummer 0180 5678 111. Und wer mir faxen will, der kann das auch unter 0180 5678 110. Andrea, 36 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Andrea. Vor welcher Entscheidung stehst du denn? Ja, ob ich mich von meinem Mann trennen soll oder nicht. Mhm. Ich habe da im Moment sehr große Probleme. Und zwar habe ich vor einiger Zeit mitbekommen, dass mein Mann Frauenkleidung trägt. Mhm. Zwar schon jahrelang, aber ich habe es jetzt erst mitbekommen. Mhm. Wie hast du das mitbekommen? Ich bin darauf zugekommen. Wie darauf zugekommen? Wo er Frauenkleidung angehabt hat, zu Hause. Zu Hause. Mhm, ja. Jetzt habe ich erstens die Angst, dass es jemand erfährt, mhm, weil wir auf dem Dorf wohnen. Ja. Und ich habe auch zwei Kinder. Ja. Na? Andrea, hast du deinen Fernseher nicht leise geschaltet? Nein. Drehst du den mal bitte ein bisschen runter, sonst haben wir so eine Kopplung hinten. Ja, mach ich. Mhm. Ihr habt zwei Kinder, ihr wohnt auf dem Land. Ja. Wie lange seid ihr verheiratet? 18 Jahre. 18 Jahre. Mhm. Und das macht er schon viele Jahre, sagst du? Ja, schon seit, also sagt er, ich weiß es ja, ich wusste es ja nicht. Er macht das schon seit, indem er eben 16, 17, glaube ich, wie er gesagt hat. Das heißt im Prinzip, eure ganze Ehe hat das stattgefunden, während der ganzen Ehe. Das ist für mich das Schlimme, dass ich sehe meine Ehe wie ein Betrug an. Wie sieht denn das aus? Zieht er nur zu Hause Frauenkleidung an oder geht er dann auch mit der Frauenkleidung irgendwo in eine Stadt und in entsprechenden... Jetzt geht er nur zu Hause. Nur zu Hause? Ja, aber seitdem ich das erfahren habe, wir haben auch darüber gesprochen und er sagt auch, er will das nicht und er will bei mir bleiben und er möchte unsere Ehe nicht aufs Spiel setzen, weil ich gesagt habe, die erste Reaktion war sofort von mir jetzt, ich trenne mich, ich kann das nicht. Mhm. Ja? Wir sind dann auch zu einer Beratungsstelle gegangen. Mhm. Die Beratungsstelle hat das gebracht, dass eben mein Mann direkt eine Therapie machen muss oder machen kann. Mhm. Die hat er jetzt auch angefangen. Mhm. Nur ich sehe da in dem Moment keinen Sinn drin, weil ich merke selber, es wird immer schlimmer. Was soll die Therapie denn bewirken, dass er nicht mehr in Frauenkleidung rumläuft? Ja. Hä? Ja. Was ein Quatsch. Ja, er macht die Therapie, um dass er davon loskommt, ne? Ich bin der Meinung, das wird nichts. Ja, ich habe noch eine Frage zu der Vergangenheit. Ja. Wenn er sich immer angezogen hat als Frau, dann muss er diese Frauenkleidung doch auch irgendwo aufbewahrt haben. Wenn man so lange verheiratet ist miteinander, kennt man doch jede Ecke in der Wohnung. Hast du die nie entdeckt? Er hat so einen Fitnessraum und ich schnüffle da auch nicht nach, weil wir haben ein sehr gutes Verhältnis gehabt und da wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, da irgendwie was. Und er hat das dann immer angezogen, wenn du nicht da warst, also wenn niemand da war in der Familie? Ja. Und was sind das so für Klamotten, die er anzieht? Also im Moment zieht er alles an. Also Pumps, so, Röcke, er macht sich schick und hat er auch Perücken? Ja. Ich meine, nee, das nicht. Und er macht das auch nur, also er darf es nicht, wenn ich dabei bin, hat er sofort gesagt, ich möchte sowas nicht sehen. Ja, ist klar. Ne? Er macht das im Moment nur in seinem eigenen Zimmer, weil seitdem ich weiß, haben wir eigene Zimmer. Schminkt er sich auch? Ja. Und er hat auch eine Perücke? Ja, nee, glaube ich nicht. Das hat er nicht. Oder ich weiß es nicht. Du hast ihn noch nie so ganz in richtigen... Nein. Das hast du noch nie gesehen. Nein. Was macht er denn dann? Dann sitzt er da in seinem Fitnessraum. Das weiß ich nicht. Darüber habt ihr noch nicht gesprochen. Nein. Ist das für ihn eine sexuelle Stimulanz? Das habe ich gedacht. Ne, weil irgendwie, bei uns braucht das immer weniger. Ich meine, mit den Jahren habe ich gedacht, naja, ist normal. Mhm. Ne, wir sind auch beide berufstätig und von daher denke ich mal, dass es auch deswegen weniger wird. Und dann habe ich ihn danach gefragt direkt, ob er das deswegen anzieht, um sich, sag ich mal, zu befriedigen, auch was weiß ich, ne? Und da hat er gesagt, nein. Das nicht? Nein. Er fühlt sich in seinem Körper nicht als Mann. Mhm. Würdest du sagen, hat er das Wort transsexuell ausgesprochen? Ja. Ah ja. Also das ist dann noch wieder was anderes, als wenn jemand nur Spaß daran hat. Nein, es ist transsexuell, würde ich sagen. Transsexuell. Weil ich habe mich jetzt die letzte Zeit nur damit befasst, weil Also ich muss ja auch irgendwie damit klarkommen. Würde er lieber in einem Frauenkörper leben? Ja, wahrscheinlich ja. Ah ja. Nur bei ihm ist das Problem, er sagt, er würde das lieber tun, aber er möchte mich nicht verlieren. Mhm. Also er möchte mich im Prinzip... Ja, wie soll ich das sagen? Wie eine Freundin behalten, sag ich mal so. Ne? Jetzt muss ich dich nochmal fragen nach eurem Sexualleben. Du hast gesagt, das hat ein bisschen nachgelassen, ist ja auch normal unter Umständen nach 18 Jahren. Aber dennoch, so früher, war das schon für dich befriedigend? Und hast du den Eindruck gehabt, dass es ihm auch Spaß gemacht hat? Ja. Ja, das schon. Ja. Mhm. Warum erwägst du dich jetzt von ihm zu trennen? Ja, ich komme damit nicht klar, weil ich Angst habe, dass er irgendwann mal damit rausgeht. Ja. Ich habe Angst, dass die Leute das sehen. Vielleicht denke ich auch zu sehr an die Leute. Mhm. Liebst du ihn denn noch? Ja. Also bis vor 4 Monaten hätte ich gesagt, 100%ig. Aber im Moment, ich merke, ich baue in mir einen richtigen Hass auf. Hass wogegen? Weil er kann nicht mal mehr ruhig neben mir sitzen. Dann fängt er an zu zittern und dann merke ich schon... Er muss nach oben gehen. Mhm. Aber weißt du, warum der vielleicht auch zittert? Nee. Weil der weiß, wie sehr du gegen all diese Dinge eingestellt bist. Ja. Ne? Mhm. Also ich habe gerade auch so gedacht, dass du viel zu sehr an die blöden Leute denkst, die da in eurem Umfeld leben und viel zu wenig an deinen Mann. Wenn du eine gute Ehe geführt hast, und das scheint mir zu sein, und du diesen Menschen schätzt und ehrst, finde ich, dass du auch auf jeden Fall bei dem bleiben solltest. Wenn jetzt auch so etwas zutage tritt, was dich natürlich schockt, das würde jeden schocken in deiner Situation. Aber er ist ja deshalb... Wie? Ich kann ja auch nicht mehr anfassen. Mhm. Also ich bin im Moment total auf Abwehr. Mhm. Aber er ist ja dadurch jetzt kein anderer oder schlechterer Mensch geworden. Nein. Er ist dein Mann noch, er ist der Vater deiner Kinder. Und letztendlich habt ihr ja einen ganz langen Teil eures gemeinsamen Lebens miteinander gut verbracht. Ja. Was ist denn seine Idealvorstellung? Du hast gerade so eine Andeutung gemacht. Er würde dich gerne als Freundin behalten. Ja, so ungefähr. Das heißt, er würde gerne in Frauenkleidung sein. Mhm. Im Prinzip und dann eben bei uns so ganz normal weiterleben. Mhm. Würde er dann, das heißt, er ist dann auch nicht mehr an einer sexuellen Beziehung interessiert zu dir? Das doch, das verstehe ich alles nicht. Mhm. Ja, das ist natürlich jetzt eine ganz schwierige Situation, ob das dir zumutbar ist. Ob du das hinkriegst, ob du dich auf diese freundschaftliche Ebene einlassen kannst. Ja, wenn er jetzt sagen würde, okay, ich sage jetzt, wenn er es jetzt wirklich freundschaftlich meinen würde, ne? Wenn ich jetzt, sage ich mal, wie soll ich das sagen, ihn nicht mehr anfassen muss. Ne? Es hört sich jetzt dumm an, aber dann könnte ich das ja nur akzeptieren. Aber er ist ja auch so, er versteht mich nicht, er liebt mich noch, das sagt er mir jeden Tag. Also ihm tut das wahnsinnig leid, dass er mir so wehtut, sagt er selber. Aber er kann nicht anders. Aber das wäre denn das nicht so ein Mittelweg, den ihr zusammen beschreiten könntet, dass du ihm klar machst, dass es für dich erstmal sehr schwierig ist und du möchtest auch so körperlich keine Nähe haben im Moment. Du musst dich auch erstmal dran gewöhnen, vielleicht ändert sich das ja sogar später nochmal, dass er das akzeptiert, du ja, aber auf der anderen... Nee, nun, wie? Das akzeptiert er nicht. Naja, ich möchte jetzt erstmal eine Trennung, so nicht, dass jetzt einer weggeht oder so, sondern mehr, dass jeder in seine Dings macht. Wie sollte das denn konkret aussehen, so eine Trennung? Dass ihr euch räumlich auch voneinander trennt erstmal? Ja. Das hat er auch schon gesagt. Ja, das haben wir ja im Prinzip, haben wir das ja schon vollzogen. Wir schlafen ja schon getrennt. Ja gut, aber in einer Wohnung noch, in ne? In einer Wohnung, ja. Wäre es für dich so schlimm, wenn du dich mal mit ihm zusammensetzen würdest, wenn er sich als Frau angezogen hat? Ja. Da könntest du nicht über deinen Schatten springen. Nein. Vielleicht würdest du ihm dann sehr, sehr, sehr helfen und entgegenkommen. Weil er hat ja im Moment offensichtlich außer seiner Therapie, die mir ein bisschen seltsam zu sein scheint. Die scheinen mir auch sehr seltsam, weil die nur alle 4 Wochen. Und ich finde das auch ein bisschen wenig. Also wenn die, ich weiß jetzt nichts darüber, wenn du schon sagst, die Therapie hat das Ziel, dass er davon wegkommt. Ja, das Ziel kann man nicht sagen, weil der Arzt oder wie man das auch nennen mag, der meinte, also die meisten, die da hinkommen, die kommen deswegen hin, wegen einer Umoperation. Ne? Also er hat das selten eben, dass eben der Mann sagt, ich möchte das ja nicht, ich möchte bei meiner Familie bleiben. Gut, ich kann da jetzt nicht urteilen drüber. Dafür habe ich jetzt zu wenige Informationen. Wichtig ist ja, dass ihr jetzt im Moment erstmal irgendwie einen Weg findet, miteinander klarzukommen. Also ich sage jetzt nochmal, ich finde, dass du auch in einer gewissen Weise, Andrea, über deinen Schatten springen musst. Es ist es ist dein Mann, den du bisher sehr geliebt hast. Ich kann aber auch verstehen, dass du nur bis zu einem Punkt gehen kannst. Und ich habe den Eindruck, dass ihr das noch nicht richtig ausdiskutiert habt und euch noch nicht richtig angenähert habt. Wie weit kann jeder gehen? Und ich glaube wirklich, du würdest ihm sehr, sehr, sehr viel Spannung nehmen, wenn du dich mal mit dem Phänomen ein bisschen mehr auseinandersetzen würdest, dass er sich da nicht immer einschließen muss. Und wenn es dir noch so schwer ums Herz ist, ihn als Frau mal zu sehen, sieh ihn dir doch mal an. Tu es doch mal einfach für ihn, auch wenn es dir wirklich schwer fällt. Und red mal dann ganz einfach all deine Gefühle dir von der Seele, die du in dem Moment hast. Ich glaube, das wäre schon mal ein erster Schritt. Ob ihr auf Dauer zusammenbleiben könnt, das weiß ich auch nicht. Das ist zu schwer zu beurteilen. Ja, er sagt ja auch, also wenn ich ihn jetzt zerfallen lasse, dann sieht er keinen Sinn mehr. Sieh mal in erster Linie immer diesen Menschen. Und der Mensch ist auch in einer großen Notsituation, dein Mann. Das ist für den ja auch alles nicht einfach. Und lass mal die ganze Nachbarschaft und die Leute außen raus. Ihr beide müsst das jetzt erstmal für euch gut hinkriegen. Und du trägst da auch eine Verantwortung für deinen Mann. Ja, das ist ja das. Wenn man so lange zusammen ist. Mhm. Geh ihm doch einen kleinen Schritt entgegen. Ich könnte wetten, dass du ihm so hilfst damit. Denn der hat ja wahrscheinlich Angst, überhaupt ein bisschen davon was zu zeigen, weil er mitkriegt, wie du auf Abwehr dich einstellst. Nee, das stimmt. Und er versucht ja immer, mich zu bedrängen in dem Sinne. Ne? Andrea, ich möchte gerne, dass du jetzt mit meiner Psychologin noch ein paar Worte sprichst. Die kann dir vielleicht auch noch ein paar Auskünfte geben über entsprechende Therapiemöglichkeiten in einem solchen Fall. Fände ich sehr wichtig. Du kannst ihr dann auch erklären, was da genau gemacht wird und so weiter. Du legst auf, das ist die Annette, und die Annette ruft dich gleich nochmal an. Also wir können jetzt nicht so klar sagen, soll ich oder soll ich nicht. Ich finde, erstmal bleib mal bei deinem Mann. Ja, ich bin ja froh, wenn ich mal mit ihm nur mal drüber sprechen kann. Genau. Ich habe ja hier keinen. Ja. Also auf keinen Fall jetzt schon sofort trennen. Dann halte mal noch auf jeden Fall zu ihm. Wenn es auch schwer ist. Wie alt sind eure Kinder? 8 und 18. Die haben das beide noch nicht mitbekommen? Nein. Mit dem Großen haben wir gesprochen. Ach so. Dem haben wir das genau. Und wie hat er darauf reagiert? super reagiert, muss ich sagen. Ist das ein Junge? Ja. Und was hat er gesagt? Ja, also die, irgendwie sind die ja offen, ne? Mhm. Also der kann besser damit umgehen als du? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, schön. Das ist doch auch schon mal was Positives, finde ich. Also, Andrea, wir legen jetzt auf, du legst auf und du wirst von Annette gleich nochmal angerufen. Gut. Alles Gute. Gut. Tschüss, Andrea. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Eva. Und Eva ist 32. Ja, guten Abend, Domian. Schönen guten Morgen. Ja, mein Thema ist gar nicht so spektakulär. Ich frage mich, oder mir stellt sich die Frage seit einigen Jahren, als adoptiertes Kind, will ich Kontakt zu meinen leiblichen Eltern aufnehmen oder will ich das nicht? Mhm. Also will ich die kennenlernen oder will ich die nicht kennenlernen? Seit wann, du bist 33, schon, sage ich mal, seit wann weißt du, dass du adoptiert wurdest, einst? Seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren. Mhm. Und seit 10 Jahren plagt dich diese Frage, soll ich nur Kontakt aufnehmen, soll ich nicht Kontakt aufnehmen? Ja, mal weniger, mal mehr. Mhm. Weißt du denn, wo die leben? Also ich weiß, wo sie, ich habe Namen und Adressen halt von vor 32 Jahren. Wo die jetzt leben, weiß ich nicht. Also du weißt gar nicht, ob sie noch überhaupt leben? Nee. Mhm. Mich interessiert jetzt, ob, ja, was für Erfahrungen vielleicht andere Menschen damit gemacht haben, die in einer ähnlichen Situation waren, ob positiv oder negativ. Ich kann dir mal einfach nur berichten von dem, was ich hier schon so gehört habe. Ja. Ich habe sehr oft mit Leuten gesprochen, die eine ähnliche Biografie hinter sich haben wie du. Mhm. Und ich glaube, niemand, ich glaube wirklich kein einziger hat bisher etwas Negatives erzählt darüber, dass er dann die leiblichen Eltern kennengelernt hat. Mhm. Alle haben das für gut befunden. Naja, also das Problem, was ich habe, erstmal habe ich eigentlich noch mit niemandem ernsthaft darüber gesprochen. Denn als Betroffener sieht man das natürlich anders als Außenstehender. Mhm. Also wenn ich mit Freunden drüber spreche, ist es natürlich für die sehr leicht zu sagen, ja klar, mach das. Also meine Schwester hat zu mir gesagt, hey, das ist ja spannend, da fahren wir hin, das gucken wir uns doch mal an. Ist das die leibliche Schwester? Nee, das ist die leibliche Tochter meiner Adoptiveltern. Ah ja, Das ist natürlich leicht gesagt. Ich denke mir, diese leiblichen Eltern haben ja damals aus irgendeinem Grund gleich nach der Geburt ihr Kind, also mich, zur Adoption freigegeben. Aber dich plagt doch bestimmt die Frage, warum? Ja, es ist einerseits natürlich die Neugier. Mhm. Was sind das für Menschen? Mhm. Wie viel Ähnlichkeit habe ich vielleicht auch mit denen? Weil ich natürlich auch Ähnlichkeiten zwischen meinen Geschwistern jetzt und meinen Adoptiveltern sehe. Mhm. Und andererseits aber auch die Frage, diese Menschen haben mich ja in gewisser Weise abgelehnt. Warum sollte ich mich jetzt in ihr Leben drängen? Was hat das auch für eine Konsequenz für ihr Leben jetzt? Denn ich denke mal, die sind jetzt über 50, die sind wahrscheinlich auch verheiratet, haben ihre Familien. Was löse ich da aus, wenn ich mich da jetzt melde? Also ich würde dieses eher egoistisch sehen. Die haben das damals vielleicht auch egoistisch gesehen. Ich würde an der Stelle nur in erster Linie darüber nachdenken, wie wichtig das für dich ist und dein Leben. Ob es für dich wichtig ist, deine Wurzeln kennenzulernen, deine Ursprünge. Und erst in zweiter Linie würde ich darüber nachdenken, was du vielleicht da bei den Leuten anrichtest. Ich glaube, das ist so eine ganz natürliche, gesunde Neugier. Die Frage, nämlich, wo komme ich her? Hm? Naja. Wer ist mein Vater, mein Zeuger, wer ist meine Mutter? Ja. Was war da für ein Drama vielleicht sogar, dass die dich damals haben weggeben müssen? Vielleicht machst du sie auch ganz glücklich. Kann ja auch sein. Ja, natürlich, das sind sehr viele Fragen. Ich wollte nur halt gerne wissen, ob du da irgendwelche Erfahrungen hast, ob du mit Menschen schon gesprochen hast, die da auch positive Erfahrungen haben. Ja, ich kann es nur wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Die haben, also die Leute, die sich bei mir gemeldet haben, haben alle die Bedenken gehabt. Und allen saß das Herz natürlich in der Hose, als sie dann zum ersten Mal den Leuten gegenüber standen, den leiblichen Eltern. Aber alle haben hinterher gesagt, ja, es war gut, dass ich sie kennengelernt habe. Und bei den meisten ist auch ein Kontakt wieder entstanden. Es gab auch schon Anrufe, die erzählt haben, es gab dann keinen Kontakt, aber also wirklich bei der großen Mehrzahl, die hatten dann weiterhin Kontakt zu den leiblichen Eltern. Und weißt du, wie die Adoptiveltern dann damit klargekommen sind? Mit dieser Situation, dass ich... Ich kann mich gar nicht an negative Dinge erinnern. Deswegen bin ich gerade ein bisschen zögerlich. Ich habe es eigentlich alles relativ gut in Erinnerung, ja. Ja. Also, du hast natürlich recht, als Nicht-Betroffener kann man da leicht sagen, ja, mach doch mal, das ist doch spannend. Aber ich glaube, auch mit viel Nachdenken würde ich es immer noch sagen, mach es. Sonst wirst du eine alte Frau irgendwann sein und immer noch darüber grübeln, wer bin ich, ne? Woher komme ich? Ja. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss, Eva. Tschüss. 17 Jahre. 17 Jahre blondes Haar. Bettina? Ja, hallo? Bist du blond? Nein, ich bin brünett. Kennst du dieses schöne Lied von Uli Jürgens? Ja, 17 Jahre. Blondes Haar. Ja, ganz genau. Toll, ne? Ja. Du kennst Uli Jürgens auch? Bitte? Du kennst auch Uli Jürgens? Ja, von meinen Eltern her. Ach so, ihr könnt ja dein Opa sein. Mein Vater ist 60, deswegen. Ja, Uli Jürgens glaube ich auch, gerade eben geworden oder so. Aber wir wollen nicht über Uli Jürgens reden. Ja, genau. Sondern über dich, Mensch. Und über die Frage, soll Bettina oder soll sie nicht? Ja. Na, was denn? Also, es geht darum, jetzt so eine kurze Zusammenfassung über mich selber. Also, ich war schon immer ein Mensch, der sich sehr für Poesie interessiert hat. Und ich liebe es zu verreisen, die Welt zu sehen und zu träumen. Und es ist eben so, ich bin immer in so einer Gesellschaft aufgewachsen, wo das eher unterdrückt wurde. Und ich hatte auch immer Schwierigkeiten, mich so richtig zu verlieben, weil irgendwie alle Jungs mir viel zu flach waren. Ja, und zu oberflächlich. Ja, viel zu oberflächlich. Ja, das tat mir auch immer sehr leid. Und naja, und vor einem Jahr hat es Boom gemacht. Ich habe meinen Freund kennengelernt. Ja. Und er ist also echt, also er schreibt Gedichte und er hat genau so viel Sinn für all diese Dinge wie ich. Ja. Und es hat mich furchtbar erwischt. Und ich bin immer noch aus der Fassung. Irgendwie komme ich noch nicht aus diesem Schock raus. Ich gratuliere dir. Ja, danke. Mensch, so einen netten Jungen gefunden zu haben. Ja, und es lief auch alles ganz gut. Nur jetzt ist das Problem, er möchte gerne jetzt nach Spanien auswandern. Aha. Nach San Sebastian, das ist an den Pyrenäen dort irgendwo. Wie alt ist er denn? Er ist 17 und er wohnt nicht mehr zu Hause. Und er will jetzt schon auswandern nach Spanien? Ja, er möchte die Welt sehen. Ihn kann nichts mehr halten. Ei. Und ich weiß nicht, also ich liebe ihn so sehr und ich würde gerne mit ihm kommen, nur ich habe im Moment noch ein Zuhause und ich habe auch eine Familie, die mich hält. Also wohnst du auch in der Familie noch? Ja, ja. Was machst denn du? Bist du Schülerin noch? Nein, also ich habe vor kurzem also die Schule abgebrochen. Aha. Und was machst du? Und ich wollte jetzt gerade was Neues anfangen. Was denn? Ja, ich weiß nicht, irgendwie irgendeine Ausbildung oder sowas Interessantes. Wie irgendeine Ausbildung? Musst du irgendeinen Wunsch haben? Ja, also die Wünsche, die ich mir gerne erfüllen würde, kann ich leider nicht erfüllen. Was wäre denn das für ein Wunsch? Weil mir die richtige Ausbildung fehlt. Der richtige Abschluss, meine ich. Was wäre denn dein Wunsch? Ich würde gerne Psychologie studieren oder irgendwie sowas. Und was für einen Schulabschluss hast du? Ich habe einen Realabschluss. Einen schlechten. Und einen schlechten auch noch. Ja. Und Abi nachmachen ist im Moment kein Thema für dich? Nee, überhaupt nicht, weil ich habe auch von Mathematik gar keine Peilung. So, jetzt will der junge Mann nach Spanien. Ja, ihn kann nichts mehr halten. Ach, ihn kann nichts mehr halten, Mann. Er sagt, er liebt mich über alles, aber er muss die Welt sehen. Und dann, wenn er wieder zurückkommt, dann nimmt er mich mit. Nur, es ist eben so, ich habe... sag mal, wie kann der denn mit 17 einfach auswandern? Ist der auch nicht mehr in der Schule, macht er keine Ausbildung? Ja, also er hat auch also alles abgebrochen. Ich bin mit ihm also so ein bisschen so in das alles reingefallen. Und er hat einen etwas älteren Freund und er hat eben eine Familie in Spanien. Ach so. Und die wollen das irgendwie hin. Ich kenne mich da auch gar nicht aus. Also und ich bin ein total unverantwortlicher Mensch. Also was sagen denn die Eltern von ihm, dass er einfach abhauen will? Wissen die das überhaupt schon? Ja, denen ist es egal. Denen ist es egal. Sagen, mach doch, was du willst. Was heißt denn auswandern? Will er ganz dahin gehen oder nur mal für ein paar Monate? Also ich weiß nicht, er hat mir das irgendwie so erklärt, dass er fährt erstmal für 3 Monate hin. Und irgendwie, er meinte, wenn er dort keine Arbeit bekommt, dann muss er wieder zurückfahren. Er bekommt dann keine Aufenthaltsgenehmigung. Ich kann es so nachvollziehen, dass du da natürlich da, wenn du jetzt jemanden gefunden hast und du ihn so lieb hast, du hast ihn lieb, ne? Oh ja, unheimlich. Oh ja. Wie heißt er eigentlich? Robert. Ja. Dass du natürlich jetzt die verrücktesten Gedanken im Kopf hast. Soll ich mit Robert in die weite Welt ziehen? Vor allem ist das Problem, er ist der totale Träumer, was ich auch immer war. Ja. Und dadurch, dass ich jahrelang versucht habe, dieses Schwärmen zu unterdrücken, weiß ich nicht, bin ich auch teilweise, jetzt bin ich, mit einem Bein bin ich auf dem Boden und mit dem anderen schwebe ich irgendwo hin, also anders kann ich es nicht erklären. Bettina, ich würde jetzt Folgendes sagen. Ich kann ja jetzt mit Robert nicht sprechen, ne? Das ist ja nicht möglich, aber ich rede mit dir. Und ich fände es nicht so besonders gut und schlau, wenn du jetzt auch alles hinschmeißen würdest und mit ihm einfach nach Spanien gingst. Lass ihn doch mal 3 Monate dahin gehen. Ja. Schreibt euch schön und telefoniert, soweit es irgend möglich ist. Das wird die Liebe aushalten. Vielleicht kannst du ihn sogar einmal besuchen während der 3 Monate. Vielleicht, weiß ich nicht. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, schreibt euch. Vielleicht ist er nach den 3 Monaten ja auch schon kuriert und kommt wieder zurück. Das könnte ja sein. Also ich finde, du bist 17 Jahre alt und das ist alles noch ein bisschen heikel, jetzt einfach so ins Blaue da hineinzufahren, finde ich nicht gut. Hätte ich Sorgen um dich, dass ihr euch da nicht richtig durchschlagen könnt. Ja, also ich meine, ich möchte auch eigentlich hier gerne bleiben. Aber das Problem ist irgendwie, jeder sagt, die Liebe hält nicht für immer. Also es kann immer etwas passieren, was uns trennen könnte. Weißt du, was aber auch sein kann? Dass der nach 2 Monaten aus Liebe zu dir wieder zurückkommt. Und das wäre ein Konflikt. Das wäre der absolute Knaller. Meinst du? Das wäre der absolute Knaller. Also ich würde das jetzt mal riskieren an deiner Stelle. Ja. Wann will er denn losfahren? Im April. Im April. Gerade da, wo ich 18 werde. Ganz traurig. Ja, und er hat so viel Temperament und so. Also ich weiß nicht, ich kann ihn gar nicht halten, aber ich liebe ihn über alles. Du bist eine wunderbare junge Frau. Ich finde dich super sympathisch. Dankeschön. Muss ich dir mal sagen. Was ich dich gerade noch fragen wollte, Anfang, du sagst, du magst so gerne Lyrik und Poesie, ne? Ja. Hast du einen Lieblingsdichter? Ja, habe ich. Na, wen denn? Der heißt Hermann Hesse. Hermann Hesse. Ja. Einsam im Nebel zu wandern. Ja, so ungefähr. Niemand kennt den anderen. Jeder ist allein, sehr traurig, ne? Ja, sehr traurig. Aber du bist auch eine romantische junge Frau. Ja, und ich liebe eben alles, was so melancholisch ist und so. Liebe Bettina, bitte fahr nicht mit nach Spanien. Ich glaube, das ist nicht gut. Lass ihn erstmal alleine fahren. Ja. Und schreibt euch wunderbare Liebesbriefe. Und vielleicht, wenn er weg ist, kann ich dann diesen Schock überwinden, dass ich ihn überhaupt getroffen habe. Weil es ist echt das Tollste, was je passiert ist. Ich dachte, ich werde jetzt für immer alleine bleiben. Wenn er weg ist und du es gar nicht... Wenn er weg ist und du es gar nicht mehr aushältst, ne? Ja. Dann rufst du mich nochmal an. Ja. Okay? Das mache ich. Bettina. Gut. Alles Gute. Gut. Tschüss. Tschüss. Was für eine Süße. Mann, ich werde ja ganz schwach hier. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, aber ganz kurz nur für Silvia, 31. Hi. Hallo, Domian. Silvia, wir müssen jetzt ganz schnell machen. Soll ich oder soll ich nicht? Was? Ja, meinen Mann verlassen. Nein, oh, das ist natürlich jetzt nicht so schnell gesagt, ne? Ja, ich meine jetzt mal ganz kurz gefasst, ich liebe ihn, es ist mein absoluter Traummann. Wie lange verheiratet? 7 Jahre. 7 Jahre, ja. Wo liegt das Problem jetzt? Aber alles rundum, was um Tätigkeiten geht, alles was Sex anbelangt. Es läuft also nichts mehr bei euch? So gut wie nichts mehr. Seit wie vielen Jahren nichts mehr? Eigentlich so die letzten 3-4 Jahre. Oh, 3-4 Jahre. Wird immer weniger, immer weniger. Habt ihr darüber gesprochen? Ja, ich würde ganz gern mit ihm sprechen, aber er hat immer nur einen Kommentar parat, er muss lange arbeiten und er ist müde. Faule Ausreden. Ja. Faule Ausreden. Du hättest schon Lust. Ja, absolut. Hat er eine andere Frau? Nein. Weiß ich ganz hundertprozentig. Mhm. Das heißt, du bist nicht mehr attraktiv für ihn? Anscheinend. Und obwohl das... er mir aber immer noch beteuert, dass er mich liebt und... Dramatisch, dramatisch und traurig sowas. Ja. Wenn alles andere sonst stimmt und ihr euch sexuell nicht begegnen könnt. Ich glaube, dass das auf Dauer, wenn die eine Seite so ein starkes Bedürfnis hat, ein natürliches Bedürfnis wie du, dass das dann auf Dauer nicht funktioniert, Silvia. Ihr habt keine Kinder, ne? Nein, haben wir nicht. Also ich fände wichtig, dass er mehr darüber redet und dir auch die Wahrheit sagt. Ich glaube, dann könntest du auch besser damit umgehen. Ja, wahrscheinlich. Auch wenn die Wahrheit hart ist, ne? Nur wie kriege ich das raus? Indem du ihn einfach noch immer mehr und immer wieder darauf ansprichst. Und ich habe die ganzen Jahre über jetzt immer versucht, aber... Dann musst du ihm das mal so ganz, dann musst du ihm die Ernsthaftigkeit der Situation klar machen, dass du so nicht leben möchtest und dass du dann über kurz oder lang dich trennen wirst. Das weiß er auch. Das weiß er. Ja. Und er sagt trotzdem nichts. Nee. Silvia, ich glaube, das geht nicht gut auf Dauer. Aber wir müssen hier Schluss machen. Wir sind uns gleich zu Ende. Okay. Alles Gute. Tschüss, Silvia. In der Technik Leo Scholten, das war's für heute. Morgen Radio 1 Live, WDR Fernsehen sind wir wieder da. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis dahin. Bye, bye. Ciao.